Pleitenpech und Pfand bei Technikfragen, überhaupt Fragen. Aber hallo und ein herzliches Willkommen zum Review-Podcast zur WXW 16 Karat Gold Nacht 2 auf Twitch. Also alle, die es im VOD hören, wir sind hier interaktiv unterwegs, gehen zwischendurch auf das Live-Publikum und fragen aus dem Chat ein. Also nicht wundern. Wenn ihr dabei sein wollt, gerne mal bei Twitch vorbeischauen, denn auch die Westside-Stories gibt es im Regelfall immer dort live zu sehen. Hallo Julian, ich begrüße auch dich an dieser Stelle. Ja, jetzt können wir uns mal die Hand schütteln. Wunderbar, haben uns lange nicht gesehen. Das ist wirklich lange her, ja. Mindestens schon 5 Minuten. Mindestens. Komm frisch aus der Turbinenhalle, wo wir, glaube ich, insgesamt einen, ich würde sagen, turbulenten Abend hinter uns haben. Einen sehr abwechslungsreichen, ja. Es ging sehr weit nach oben, es ging sehr weit nach unten, es ging in andere Richtungen. Ja. Kreuz und quer durch die gesamte Turbinenhalle und nicht nur von der Action her, sondern auch emotional. Ja, und ich glaube, die Wrestlerinnen und Wrestler haben auch jeden Quadratmeter dieser Halle abgedeckt, mindestens beim Streetfight. Definitiv. Gut, aber erstmal fing es an mit Dan Malmann, der eine, ich weiß gar nicht mehr, wie er es gesagt hat, eine nicht ganz schlechte, aber auch keine gute Nachricht. Ach, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall bekannt gegeben, dass er Shotgun-Vlog ab sofort der Vergangenheit angehört, aber dafür das altbekannte Format Shotgun wiederkehrt, wo früher wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal die Woche eine Show auf YouTube ausgestrahlt wurde mit 2 Matches und einigen Backstage-Stories. Das scheint jetzt wieder zu kommen und dafür wurde heute bereits der Main-Event für die erste Ausgabe aufgenommen. So scheint es zu sein. Das Konzept ist auch vor meiner Zeit entstanden. Also da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Das ist wohl auch wieder verschwunden, als ich damit angefangen habe, WXW zu schauen. Ich finde es schade um den Vlog, muss ich sagen, weil der schon meistens sehr interessant war. Gut, jetzt der letzte vielleicht nicht unbedingt. Da war sehr viel Leerlauf, sag ich mal, sehr viel verwaltet wurde in der Zeit. Gut, das kommt natürlich auch, oder hängt ja auch damit zusammen, die Storys gerade. Genau, dass halt gerade wenig Storys sind, dann ist natürlich auch so ein Shotgun-Vlog nicht so gefüllt. Ja, aber insgesamt bin ich gespannt, was es damit auf sich haben wird, in welcher Regelmäßigkeit die WXW das machen wird. Ob es wieder wöchentlich ist, weiß man ja nicht. Es wurde nur gesagt, regelmäßig. Das kann ja erstmal alles heißen. Ja, das wurde gesagt. Ready for Takeoff. Ja, hier geht gerade irgendeine Belüftung an. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Wenn doch, da können wir wenig dran ändern. Falls doch, schade. Für euch. Oder gut, je nachdem. Ja, ich sehe schon die ersten Bobby Ganz-Rufe hier im Chat. Da kommen wir natürlich später auch noch zu. Das ich fürchte. War ja heute auf jeden Fall auch Thema oder der Mann war heute auch Thema. Hallo auch an alle, die da sind. Cherry mit einer 70-Stream-Serie. Einfach los. Gut, ich würde sagen, starten wir in den Abend rein. Das Shotgun-Championship-Match, was aufgezeichnet wurde, würde ich sagen, besprechen wir, wenn die Ausgabe ausgestrahlt wurde, um da vielleicht auch Leute nicht zu spoilern, die sich es angucken wollen, findet ihr natürlich sonst im Showbericht auf wrestling-infos.de. Hochragend von unserem lieben Claudio geschrieben. Grüße gehen raus. Nach Paderborn. Nach Paderborn. Er sitzt uns auch gerade gegenüber und freut sich, aber... In Paderborn. Nein. Angefangen haben wir mit Yamato gegen Eric Stevens. War so ein bisschen 50-50-Match, irgendwie 2 Fly-Ins, die beide keine Chance haben, das Karat zu gewinnen. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Bei dem Booking am Ende konnte sich der Japaner durchsetzen, ins Halbfinale einziehen. Es war ein ordentlicher Opener, aber durch die Namen war für mich die größte Spannung, kriegst du einen Punkt oder nicht im Tippspiel? Und du hast keinen bekommen. Ich habe in dem Fall ja auf Eric Stevens gesetzt, ja, und leider ging es nach hinten los. Du hast gesagt, 50-50, habe ich leider falsch getippt. Naja, schade Schokolade. Aber Eric Stevens hat mir wieder sehr gut gefallen. Ja, voll. Beide. Also ist ein super Typ, Yamato genauso. Also auch der Charakter ist sehr interessant. Ich fand den, nach der Ankündigung habe ich den gesehen. Ich dachte mir, okay, sieht sehr durchschnittlich aus. Wer jetzt? Eric Stevens? Beide. Nein, Yamato. Okay. Sieht sehr durchschnittlich aus. Aber das Gimmick, was er dann gespielt hat in den Shows im Ring, das hat mir dann sehr gut gefallen. Darf auch gerne wiederkommen. Genau wie Eric Stevens. Ja, sind ja beide auch, ja, einer ist noch ein Turnier, logischerweise morgen am Start. Ich könnte mir vorstellen, einer kommt sogar wieder. Eric Stevens wird morgen mit Sicherheit mindestens in einer der Shows auch noch eine Rolle spielen, würde mich sehr wundern, wenn nicht. Hat auch sehr gute Reaktion bekommen, also ja, deutlich spannender als, also den fand ich so ein bisschen 0815, als ich so das erste Foto von ihm gesehen habe. Ich kannte ihn noch gar nicht, muss ich dazu sagen, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Naja, damit Yamato, also der erste Halbfinalist, kommen wir später zu. Ja, wir haben uns ja auch noch was überlegt fürs Tippspiel für den finalen Abend, auch was die Punktevergabe angeht, aber ich würde sagen, das machen wir ganz am Ende. Ganz am Ende und dann machen wir Feierabend, denn wir haben noch Termine danach. Du zumindest. Aber das soll uns nicht davon abhalten, hier ganz in Ruhe über alles zu reden. Denn über das nächste Match möchte ich auch gerne ausführlich sprechen. Ich sage kurz, was passiert ist, und dann darfst du gerne damit beginnen. Denn wir hatten erstmal die Crush Boys, die rauskamen, Starboy Charlie und Titus Alexander. Und dann kam Methan und Rambo. Und was dann passiert ist, war großartig. Es hat sich alles verselbstständigt, muss man sagen. Erstmal möchte ich ganz kurz anmerken, ich finde die Crush Boys als Team sehr interessant. Hm. Ich finde Titus Alexander als Singles-Wrestler alleine im Karat super uninteressant. Also den Platz hätte man gerne anders vergeben dürfen. Und Titus Alexander von Anfang an mit Starboy Charlie zusammen als Tag-Team. Das wäre super gewesen. Hm. Dann ist er glücklich geworden. Ja, die beiden haben gute Reaktionen bekommen. Metehan wurde aus der Halle gebuht. Ah, sowas von. Also das war ja großartig. Dann kam Rambo. Der wurde das Gegenteil davon. Der wurde in die Halle rein. Ich glaube, das Dach ist jetzt einen Meter höher, ich so gefühlt. Ja. Ja, es hat kurz zumindest geknatscht und gekraxt da oben. Kurz die Frage im Chat. Ja, wir sind gerade live. Also wir sehen, was ihr schreibt. Und ich habe mich auch gegenüber Suzuki benommen. Ich habe kein blaues Auge und nichts, das nur kurz zum Anfügen. Dass wir den Chat auch mit aufgenommen haben. Na, das war selbstverständlich professionell. Genau, ja. gut, aber zurück zu Rambo. Mhm. Ja, also der war over wie Sau. Das war der Wahnsinn. Also schon in den letzten Mal, als er hier war, war er ja sehr gefeiert worden. Mhm. Metehan dagegen eher so weniger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass die WXW das nicht ignoriert und nicht in den Hintergrund drängt und vergisst, sondern dass man scheinbar darauf eingeht, dass in die Story mit einarbeitet. Ja, Metehan hat jetzt zum ersten Mal etwas heelig geworkt. Also ne, es gab ja den Moment, wo er Rambo eingewechselt hat. Das war ja schon noch ein bisschen, also die Zuschauer halt immer nach Rambo verlangt. Ja. Die Pausen los. Und irgendwann hat sich Metehan halt selber dann eingewechselt und hat die Berufe der Zuschauer damit natürlich bewusst in Kauf genommen. Am Ende haben die beide zusammen gefeiert, aber ich habe es vorhin schon gesagt, das hat natürlich keiner gehört, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Aber ein Tech-Team, was aus so einem richtig unbeliebten und so einem richtig beliebten Wrestler besteht, wenn du das gut erzählst und alles, kann das richtig unterhaltsam sein, glaube ich. Ja, definitiv. Auch am Ende, als sie gefeiert haben, ich glaube primär wurde Rambo bejubelt, mal ja. Er ist dann ja auch als Erster gegangen und dann wird Metehan, der wollte sich auch nochmal feiern lassen. Es hat noch einmal versucht, die Arme hochzureißen und ein bisschen was zu bekommen. Ja, aber das Zuschauer hatten gar keinen Bock und dann ist er ja auch unverrichteter Dinge abgezogen. Sehr, ne? Er war sehr traurig, glaube ich auch. Ja, ein bisschen geweint vielleicht bei Sledge. Aber das haben wir noch nicht in Erfahrung bringen können. Schulter. Vielleicht interviewen wir ihn morgen. Ja, wir fragen morgen vielleicht mal nach. Aber er war auch nicht am Merch. Also wir hatten auch keine Chance. Wie salzig waren deine Tränen? Hm. Das, genau so fragen wir das. Dann ging es weiter im Karat. Thomas Shire gewinnt gegen Soltan. Ja, für mich wenig überraschend, dass hier für Soltan erstmal Endstation ist. Ich meine, es hätte sicherlich mit Peter Tihani irgendwie Ungar gegen Ungar bestimmt ein ganz interessantes Match gegeben, aber ich glaube, das kann man besser aufbauen oder überhaupt aufbauen. Die beiden hatten ja auch schon mal ein Match, ich glaube, in Bielefeld. Ich glaube, Bielefeld. Geil. Ja. Ja. Entweder liegen beide falsch oder beide richtig, aber ich meine auch, ja. Kann es ja vielleicht dem Michi aushelfen, der war ja auch da. Hm. Michi ist, glaube ich, noch nicht im Chat. Den habe ich gerade schon gelesen. Okay. Was hat Oberhausen eigentlich gegen Metehan? Finde den deutlich spannenderen. Da können wir ja gerne nochmal drauf eingehen. Ansonsten gab es das auch schon mal ausführlich in älteren Folgen der Westside Stories. Da auch gerne mal reinschauen. Alles auf unserem YouTube-Kanal oder bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ich glaube, letztes Jahr nach dem Karat war es, oder? Da fing es beim Karat sein großes Comeback mit seiner Riesen-Promo im Sinne von riesig langen Promo, in der er sich einfach dermaßen im Kreis drehte, dass alle Jubelrufe, die er eigentlich einsteckte aufgrund seines Comebacks, direkt in den Gulli geschüttet hat irgendwie. Und davon hat er sich auch zumindest in Oberhausen nicht erholt. Ich bin mir ehrlicherweise unsicher, wie sein Standing in anderen Hallen ist. So regelmäßig war er ja auch nicht da. Aber in Oberhausen, da kriegt er da als Face kein Bein an die Erde. Nee. Wirklich nicht. Und ich denke, das wird sich auch nicht ändern. Deswegen finde ich es umso schöner, dass man jetzt auch tatsächlich ein bisschen drauf eingeht, es übernimmt. Vielen Dank, Claudio. wer ist Markus? Hallo, Markus. Er sitzt hinterm Pfeiler, kann ich gar nicht sehen. Ja. Ja. Grüße an unser Live-Publikum, wenn die das hören sollten. Oh, guck mal, der Jens. Der Jens ist im Chat. Grüße gehen raus, gute Besserung. Genau, herzliche Grüße an unseren Jens. Ja, genau, das ist der Grund. Ansonsten gerne in den Review-Podcast vom letzten Karat, da haben wir das sehr ausführlich besprochen, aber das dürfte der Grund sein. Ja, genau. Und er hat im Ring auch einfach nicht mehr diesen begeisternden Stil. Also er ist sehr, ich weiß nicht, wie er langsam vor seiner WWE-Zeit war in den Indies. Das kann uns vielleicht jemand sagen, der damals die Show schon verfolgt hat. Er legt gerade sein Handy weg. Er legt gerade sein Handy weg, ja. Wir können ja gleich wieder ein Live-Interview machen hier im Podcast. Ja, ich gehe gleich gerne rüber, ist kein Problem. Ich werde mal die Chance nutzen. Genau, Ich gehe mal rüber. Und ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt überleite, wenn du noch über mich. Ich guck irgendwie, ach so. Zu deinem Außenreporter, bitte. Hm, ja. Soll morgen noch was kommen. Heute fand ich schwierig. Der ist mit Sicherheit morgen nochmal da. Ja, okay, ich glaube, wir schalten mal nach Oberhausen. Da ist unser Außenreporter Julian Erfurt. Und er hat einen interessanten Redepartner, wie ich gehört habe. Wir schalten rüber, ohne Bild, aber dafür mit Ton. Ja, vielen Dank, David Parke. Ich stehe hier gerade in Oberhausen im Garner Hotel live neben Pascal Hermes. Pascal Hermes, Sie haben die WXW ja schon ein bisschen länger verfolgt. Was können Sie uns denn sagen über einen gewissen Meteor, damals vielleicht noch bekannt als Lucky Kid, bevor seine Zeit bei der WWE begonnen hat? Ja, als Lucky Kid war er relativ over als Face, hat tatsächlich auf 16 Karat gewonnen, aber danach hat er auch Heel-Turn gemacht, was tatsächlich viel besser ankam, als was er auch der L macht, und hat er auch schon dieses Gimmick als die Familie Kid als erstes, also funktioniert viel besser als das, was er aktuell macht als Face. Das heißt, diesen Heel-Charakter, den man ihm jetzt zwangsläufig durchs Publikum aufgedrückt hat, der war damals auch schon ein wenig etablierter. Ja, auf jeden Fall. Hat viel besser funktioniert, hat auch viel besser hier gezogen, und aktuell mit dem Face-Gimmick funktioniert absolut gar nicht. Und da Mittern absolut nur Heat sieht, wird Rambo einfach jetzt nur bejubelt und einfach nur als Trotz, dass man Mittern jetzt aktuell nicht so sehen möchte. Ja, vielen Dank, Pascal Hermes. Ja, wir sind dann zurück im Studio. Ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt. Auch das wäre ein Punkt, den man sicherlich nochmal in Ruhe im Review-Podcast vielleicht besprechen kann. Ob es wirklich Rambo ist, der bejubelt wird, oder einfach nur der, ja, um Metehan quasi eins auszuwischen, ob du doch jeden anderen quasi hättest nebenstellen können. Aber das vielleicht ein Ding für einen ausführlicheren Review-Podcast. Wir wollen ja eigentlich vor allem die Shows besprechen und nicht richtig krass in die Tiefe gehen jetzt mit jeder einzelnen Geschichte. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich habe es schon gesagt, Thomas Schreier konnte sich gegen Soltan durchsetzen. Ja, für mich war es, als die beiden rauskamen, zu erwarten. Ich habe ja Thomas Schreier generell schon gesagt, der ja, wird mit Ahura noch ein Match haben. Soltan hätte man sicherlich noch was mit Tiani machen können, aber der Junge ist so jung, ist ein super Satz. ja, der ist noch so jung, da wird man in den nächsten Jahren auch noch einiges mitmachen können. Also ich glaube, der ist bis ins Viertelfinale gekommen in seinem ersten Karat. Da kann er schon sehr zufrieden mit sein. Definitiv. Also zumindest das erste Rundenaus ist ja auch vermieden worden. Das hat man gut gemacht. Ne? Das ist nicht nur der jüngste Karat-Teilnehmer, sondern auch der jüngste Viertelfinalist. Ne? Kann man sich definitiv mitschmücken, auf jeden Fall. Ich fand es sehr interessant zu sehen, der hatte sehr viel Offensive, war mein Eindruck. Ja, also Schreier hat sich auch den Arsch abgesellt für ihn. Das war schon wirklich beeindruckend zu sehen. Und das zeigt natürlich auch, dass man mit Soltan wahrscheinlich auch große Pläne noch hat für die Zukunft. Ja, sollte man auch machen. Ich meine, Soltan man auch machen. Ja, der ist ja schon sehr weit, also auch für sein Alter. Ist sehr over, vielleicht das größte Babyface, was die WXW gerade hat. Ist, oder eins, ich wüsste jetzt, der weg, außer Rambo ist, glaube ich. Vielleicht auch noch ein Schreier, ja. Gut, Schreier. Aber Soltan ist zumindest, ja, bei dir. Bei dir nicht, oder was? Nee, aber Soltan ist ja zumindest, also ich glaube, Soltan hat eine... Ahura, okay, klar, logisch. Gut, sagen wir einfach, das ist eins der größten Babyfaces, bevor wir jetzt hier jeden, Dieter Schwarz ist kein Face, aber bevor wir jetzt hier jeden durchgehen, einigen wir uns darauf, dass Soltan eins der größten Babyfaces bereits ist, sehr gute Reaktionen vom Publikum bekommt. Ja, der wird nur... Verzeihung, der wird eine vernünftige Zukunft auch haben. Ich glaube, hier hat man aber alles richtig gebuckt. Definitiv, auf jeden Fall. Ja, Thomas Schreier, der hat auf jeden Fall noch das Treffen mit Ahura. Ob das jetzt im, ich gehe mal davon aus, im Halbfinale wird es passieren. Würde ich auch tippen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob es da für Ahura vorbei sein wird oder ob Schreier da ausscheidet an der Stelle. Das können wir gleich im Tippspiel besprechen. Genau, da kommen wir später zu. Jetzt kommen wir erstmal zur... Zu dem ersten Moment, als ich den Verstand verloren habe. 10 out of 10, last level. Die wurden, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Jane Nero hat sich gestern in ihrer Größe 10 out of 10 next level angeschlossen. Die drei treten jetzt als Team an, und heute haben sie direkt ihren großen Worten große Taten folgen lassen, hatten ein Tag-Team-Match. Alex Duke und Jay Nero traten an gegen die beiden Japaner Chihiro Hashimoto und Katsuya Murashima. Mhm. Ich halte ein Nicken unseres Japan-Experten, da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. ja, und wie man es macht bei neu etablierten Teams, sie verloren clean. Oh, ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Herausragend, sehr gut gemacht. Ja, also immerhin wurde nicht Jay Nero gepinnt, weil dann wäre sowieso vorbei gewesen. Jetzt ist es New Duke gewesen, ist aber auch nicht viel besser. Also ich bin da sprachlos, muss ich sagen. Mir fehlen da einfach die Worte. Also du hast ein Team, was sowieso schon seit einiger Zeit im Nirgendwo rumdümpelt mit Duke und Bellamy. Ne? Also das gut, so lange gibt es sie jetzt noch nicht. Ja, aber das war ja schon rund um Anniversary davor, kurz vor Anniversary. Ja, also ein bisschen gibt es sie schon, das stimmt. Ne? Das ist ja schon so November wird es gewesen sein, rund ungefähr. Da wurden sie damals etabliert und nach dem Debüt, nachdem sie sich dann von Haras getrennt haben, ist da nicht mehr viel gekommen. Die haben mal irgendwie gesagt, ja, wir sind, ne, Tag-Team-Titel ist irgendwie mal so Ziel, aber da ist auch nichts raus geworden. Dann sind sie irgendwie verschwunden, sehr weit in die Kartrigo nach unten abgerutscht, haben alles verloren, was es gab. Jay Nero, das ganze Gegenteil davon, das genaue Gegenteil. Ja. Ne, die gewinnt ja gefühlt alles, zerlegt wirklich jeden weiblichen Fly-In, den die WXW hat für sie. Mhm. Deswegen auch da schon mal ja, eine Kombination, die irgendwie überhaupt nicht passt. Wieso sagt Jay Nero dann, dass sie sich dem elitären Team von 10 out of 10 Next Level anschließt, wenn es eigentlich vielleicht eher andersrum sein sollte? Ja, dass sie nochmal zwei unter die Fittiche nimmt, ja, oder wie auch immer. Ja, vielleicht, genau, ja. Ja, und dann direkt das erste Match. Du hast ein etabliertes Team, ein Team, das du etablieren möchtest, gegen eine Karate-Teilnehmerin, die in der ersten Runde ausgeschieden ist, und einen New Japan Young Lion, der auf Exkursion ist. Ja. Niemanden von diesen beiden hätte diese Niederlage geschadet. Weder vor allem, clean noch unclean. Völlig egal. Vor allem, du hast ja noch Alexander Bellamy draußen stehen, der am Ende nichts macht, außer zwei Minuten Jay Nero auf die Schulter zu klopfen, ob denn alles in Ordnung ist. Ja. Du hättest ja locker ein nicht cleanes Finish hier machen können, um den, also weiß ich nicht, habe ich auch nicht verstanden. Also du hast ja alle Möglichkeiten hier. Also alles wäre besser gewesen als das. Alles. Also alles. Auch wenn du das Match nicht gemacht hättest. Doppelt-Countout wäre besser gewesen. Also alles. Also, habe ich auch nicht verstanden. Also wirklich, das ist eine Booking-Entscheidung. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man mit der Women's Championship vorhat. Jiro ist ja wieder mit dem Titel rausgekommen, wurde überhaupt nicht erwähnt. Aber wir hatten natürlich jetzt auch nicht den Kommentar. Ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie Thema war. Die, ne, haben ja ihre Notizen und werden vielleicht darauf eingehen. Bin gespannt, ob wir da am Wochenende noch irgendwas zu bekommen, weil dann könnte man zumindest, ich muss mal ganz kurz nachschauen, Chihiro Hashimoto in irgendeiner Form vielleicht gegen Nero stellen. Ganz, aber ich glaube, so schnell wird das nicht gehen mit dem Titel. Nee, ich denke auch, da werden sie sich vielleicht ein bisschen Zeit mitlassen, weil das ist ja schon was, was man auch ein bisschen länger ziehen kann, um es ein bisschen spannender zu machen. Ja, dann habe ich halt überhaupt keine Idee, warum man das gemacht hat. Nee, das verstehe ich wirklich auch absolut nicht. Also, wie gesagt, das einzig Gute darin ist auch, Duke wird gepinnt und nicht Jay Nero, weil sonst wäre direkt komplett Feierabend gewesen. Aber auch so ist es einfach maximal unglücklich bis, ja, nicht gut. Ich glaube, nicht gut. Fast ganz gut zusammen. Vielen Dank. Gerne. Gehen wir wieder ins Turnier. Da haben sie heute wirklich einen schönen Wechsel eigentlich immer gefunden. Turnier, nicht Turnier. Mhm. Vor der Pause hatten wir nämlich noch ein Turniermatch. Peter Tihani, Allen Angels. Ja, war ein sehr gutes Match. Also Allen Angels hat mir sehr viel Spaß gemacht am Wochenende. Hat hier natürlich verloren. Natürlich wird man Tihani nicht ausscheiden lassen gegen Allen Angels. Ein Name, den wir beide auch im Halbfinale hatten. Ich hatte beide im Finale, es war klar, ich kriege einen Punkt. ja, naja. Aber am Ende wurde es halt Tihani. In einem guten Match ja, wurden dann gut in die Pause geschickt. Und Tihani hat tatsächlich, finde ich, also am Anfang des Matches schon noch ein paar Stinkefinger bekommen, aber im Laufe des Matches immer mehr Face-Reaktionen. Am Ende wurde ja auch viel gejubelt, finde ich. Sicherlich auch ein Verdienst irgendwo von Allen Angels. Aber ich glaube, da geht es schon in eine Face-Richtung. Definitiv, auf jeden Fall. Da bin ich auch mittlerweile sehr von überzeugt. Das geht mittlerweile auch gar nicht mehr anders. Also nur die Reaktion war ja wirklich herausragend, der bekommen hat. Das Match fand ich auch wirklich, wirklich sehr, sehr stark. War für mich das beste Turniermatch diesen Abend. Auch das, ja gut, Ahura gegen Naito besprechen wir ja gleich noch. Ja. Gut, ist nicht ganz dran gekommen vielleicht. Nein. Auch das Finish, muss ich sagen, war sehr schön gemacht. Das vom Timing. Boah, das war super. Also wer es nicht gesehen hat, gerne irgendwo, weiß ich nicht, ihr könnt es ja über drei verschiedene Plattformen, glaube ich, gucken, wie es genau. Ja. Dann die vier Buchstaben, die ich mir nie merken kann, und Thriller TV. IWTV, so Independent Wrestling. Ich habe auf dich gezeigt. Okay. Ja. Genau. Sehr gut. ja, also guckt da rein. Wir können es gerne einmal nachstellen, wenn du möchtest. Nee. Tihani. Ja, danke. Ich wüsste jetzt aber nicht, von welchem Seil ich abspringen soll. Es macht einen Tisch. Okay. Es war im Endeffekt ein, ich sag mal, Springboard, eine Springboard-Aktion von Allen Angels von der Ringecke aus in Richtung Tihani, der außerhalb des Rings stand. Und der sein Finisher, sein Cutter genau, gezeigt. Cutter über das Seil hinüber. Hervorragend getimed, also hat wirklich perfekt geklappt. Ist, glaube ich, nicht ganz einfach zu treffen. Hat sehr gut funktioniert, sah sehr cool aus. Voll. Und geiles Finish. Ja, super gemacht. Pause. Allen Angels darf auch sehr gerne wiederkommen. Also Allen, ich weiß, dass du zuschaust. Please come back. Please come back. nach der Pause dann das letzte Turniermatch. Ahura Tetsuya Naito. Ja, also es war tatsächlich schon beim Einzug von Peter Tihani und Allen Angels, dass ich sagte, oha. Also Naito, der sich nicht bewegen kann, irgendwie Ahura dabei, das kann entweder man überrascht uns komplett oder es wird ein Autounfall. Und man entschied sich für Letzteres. Also, man überrascht uns mit einem Autounfall. Ich bin fest davon ausgegangen, dass man Allen Angels gegen Ahura stellt, weil es der klarste Heel war und Ahura das größte Face und das andere so ein bisschen 50-50 hätte sein können. Dann hat Naito ja versucht, Heel zu worken, zumindest hatte ich den Eindruck, aber außer fünfmal in Richtung Ahura zu spucken, kam da jetzt auch nicht viel. Er hat zweimal in die Stuhl. Oder der hatte eine feuchte Aussprache. Ich bin mir noch unsicher. Hatte der in Japan schon eine feuchte Aussprache an unsere Japan-Experten? Ja, man ist sich unschlüssig. Man ist sich unschlüssig. Was ich sehr cool fand, er hat ihn einmal in den Stuhl reingeworfen. Hat so ein bisschen gewartet, bis sich alles wieder sammelte. Dann wieder alle aufstehen lassen und Ahura nochmal in diesen Stuhl reingeworfen. Das war genau mein Humor. Ja. Ich hätte es nochmal auf die Spitze getrieben und gewartet, bis die Stühle ausgetauscht werden und nochmal gemacht. Und dann hätte ich es nochmal gemacht und dann hätte ich es angedeutet, aber nicht gemacht. Und dann dürfen die alle wieder hinsetzen. Ja, fantastisch. Das fand ich, war der einzig gute Moment in diesem Match irgendwie für mich. Ja. Der Rest ist irgendwie einfach, ich will nicht sagen, ich habe nicht mehr drauf geachtet, aber es war alles super langsam. Ahura-Match in a nutshell. Ja, nicht nur Ahura, auch und beide. Also die beiden in Kombination, das ist keine gute Kombination. Nee. War ein bisschen wie Randy Orton gegen Gunther in Berlin. Das kann ich halt nicht bewerten. Aber es war auch sehr langsam. Also schon beim ersten Stare-Down, bevor die Ringglocke geläutet wurde, stand Naito ja schon relativ breitbeinig und er wirkte so ein bisschen sehr konzentriert, dass er jetzt nicht umkippt. Also so wirkte es zumindest auf mich. Der ist durch. Ja, das der ist wirklich durchkörperlich. Das hat sich auf jeden Fall gezeigt. Ja. Es ist wirklich schade, weil es ist ein großer Name gewesen, ist eine japanische Legende in meinen Augen. Ich meine, wenn man sich die Schlange halt anguckt bei Meet and Greet, der ist auch, also das Erschreckendste fand ich, dass nach dem Match immer noch viele Leute in die Halle gerufen haben, please come back. Und ich dachte, Alter, wofür? Lass den Mann bitte endlich in Ruhe. Ja, lass ihn weiter wresteln, aber bitte woanders. Also. Das ist ein bisschen sehr gemein. Also, ich möchte das jemand anderen zumuten. Ja. Okay, na gut. Irgendwelchen Promotions, die ich nicht mag. So. Ich nenne jetzt keine Namen. Nee, bitte nicht. Ja. Zum Beispiel. Nee. Genau, aber hurra, ja. Diesmal hat er, glaube ich, nur aus einem Destino ausgekickt. Ansonsten ging es mit krassen Kick-Off-Verhalten. Das war ein eher daneben gegangener und dann ein richtiger, meine ich, ne? Also einer war aus dem Konter raus, der war, glaube ich, nicht richtig. Ja, das kann sein. Also kein richtiger, aber es war ja anderthalb Destinos, ja, meinetwegen, aber es war jetzt nicht ganz so schlimm wie gestern. Naja. Es war okay. Also vor okay. 15 Jahren wäre es ein gutes Naito-Match geworden. Gut. Damit war klar, unsere vier Halbfinalisten stehen fest. Thomas Scheier, Ahura, Peter Tihani und mit großen Außenseiter, mit kleinen Außenseiterchancen Yamato, richtig? Habe ich mich jetzt verstanden? Nee, stimmt, ne? Ja. Genau, das sind unsere vier Halbfinalisten. Es standen aber noch zwei Titel auf dem Spiel. Zunächst die Tag Team Championship, ein Street Fight zwischen The Grind, den Champions und Planet Gojira, die mit neuer Musik herauskam, mit einem neuen Logo, meine ich auch. Also das habe ich zumindest noch nicht. Weiß ich nicht, aber zumindest die Leinwand war rot gefärbt, sonst war sie ja, glaube ich, immer bläulich. Hallo, mich hier. Hallo. Ich war sehr verwirrt nach dem Match. Erst spuckt Naito Uhura nochmal an, um ihn dann doch seinen Respekt zu geben. Ja gut, er hat sich bespucken lassen. Naja, ja, weiß ich jetzt auch nicht. In Japan ist das so. Okay. Alles klar, lassen wir das so stehen. Boah, da gibt es aber viel zu erzählen zu dem Street Fight, ne? Also, genau, sehr intensiv, sehr lang, ne? Also es ging ja schon vor dem Match los. Ja. Mach gerne. Ja, fantastisch ging es erstmal los hier mit Hardcore Schreier, mit seiner Musik. Das war schon, die Halle war voll drin. Das macht aber auch immer wieder Laune. Man übertreibt es auch nicht, finde ich ganz gut. Das kommt alle Nase mal vor. aber man übertreibt es nicht ganz kurz. Vor 4 bis 5 Jahren hat man Naito noch zu den besten Wrestlern der Welt gezählt. Da war er körperlich schon stark angeschlagen. In den letzten 3 Jahren dann ein schon unglaublich tiefer Fall. Ja, also das können viele Leute besser, ganz kurz, besser beurteilen als ich, weil ich guck japanisches Wrestling halt wirklich gar nicht. So. Deswegen schwer für mich zu beurteilen, aber nach den Leistungen, die ich bei der WXW gesehen habe, fällt es einem sehr schwer zu glauben. Also nicht, dass ich es anzweifle, aber da zu sehen, wie er denn mal einen zu den besten Wrestlern der Welt gehörte, das, wenn man nur die Leistung bei der WXW sieht, ist das sehr weit hergeholt. Ja, das ist schon richtig. Ich habe gestern den Reddit-Thread zur gestrigen Show gesehen. Okay. Da drin wurde geschrieben, dass er wohl, also ich habe jetzt keine Ahnung, was er genau hatte, aber es stand wohl drin von, er hat Probleme zu sehen, er hat Probleme mit dem Gleichgewicht und natürlich Knierücken. Keine guten Voraussetzungen irgendwie. Keine guten Voraussetzungen und auch keine guten Voraussetzungen, damit nochmal in den Ring zu steigen. Gut, ich würde sagen, hinter Naito machen wir jetzt einen Haken, gehen wieder zum Streetfight. Genau, also Hardcore-Schreier mit Lawrence Roman kam raus, die Halle war voll drin. Es ging auch direkt los, also Empire sprang dann da zwischen untersten und mittlersten Seil, glaube ich, durch auf die beiden und dann ging es sofort auf die Fresse. Robert Dreisger hatte einen kleinen Einkaufswagen dabei mit unzähligen Waffen, Stühle, mehrere Tische, Reißzwecken, eine Leiter, eine, glaube ich, ja. Diese Tabletts, diese. Genau, so Serviertabletts oder sowas. Mülleimer, Deckel, ein Kendo-Stick. Ja, also alles wurde zum Einsatz gebracht. Hier hatten wir auch wieder ein bisschen Babyface-Booking, so ein bisschen vom Kick-Out halt her. Ne? Also die Heels in Anführungsstrichen, ich meine, nach dem Match müssen wir schon sagen, es sind klare Heels, aber mir hat es eigentlich gefallen, dass man es ein bisschen so aufbauen konnte, dass halt wir hatten nicht die klaren Heels und die klaren Faces, sondern alle hatten ihre Ecken und Kanten. Ne? Also auch der Grind hatte zwischendurch seine Taktiken, wo man jetzt hinterfragen könnte, ist das ganz sportlich fair gelaufen? Und auch Planet Gojira ist ja zwischendurch mal zum Helfen gekommen, was dann ja anders ausgelegt wurde. Genau, das, was wir auch sehr oft gelobt haben, genau, dass die eben nicht nur Face gegen Heel sind, genau, sondern auch so ein bisschen ihre eigene Geschichte haben, ihre eigenen, ja, wie du sagtest, Ecken und Kanten, wo sie auch aneinander anecken. Ja, fand den Streetfight sehr unterhaltsam, genau, wir auch. Auf der Karte sehr deplatziert. Ja, das ist natürlich ein Ding, das der Main Event so ein bisschen drunter gelitten hat, weil der war wirklich fantastisch, der Streetfight. Ganz kurz noch zum Ende. Man machte sich bereit, wir waren im Ring. War Dreisger im Ring oder Empire? Dreisger sollte, glaube ich, durch den Tisch. Ja, ne? Verzeihung. Ja, Dreisger stand bereit, um nochmal durch einen Tisch geworfen zu werden. Auf einmal tauchte eine großgewachsene Figur auf. Ich dachte kurz, es wäre MV. der dann in den Ring slidete, sich vor Lawrence Roman aufbaute, sich demaskierte und es war Robin Christopher Vorwerk, der seine Rückkehr feierte. Tape war der Einzige, der es feierte. Neben Planet Gojira noch. Ja. Kam auf jeden Fall rein, dann haben Empire und er Lawrence Roman mit Tapeband die Beine waren quasi am Ringpfosten und dahinter haben sie Tapeband, damit er sich dann nicht mehr befreien konnte. So ein ähnliches Finish, wie ich glaube John Cena und Batista irgendwann auch mal hatten bei ihrem Last Man Standing Match. Die Älteren werden sich erinnern. Toll, danke. Ich bin älter als du. Und am Ende war es dann Nick Schreier, der durch den Tisch ging und am Ende auch den Pin durch beide einstecken musste. Ich glaube, er lag dann auch nochmal richtig schön in den Reißzwecken beim Pin. Ja, es gab ja auch diesen doppelten Beastbuster dann nochmal. Genau, in die Reißzwecken. Beide legten sich auf ihn drauf, irgendwie, weiß ich nicht, 300 noch was Kilo, was? Nee, nicht ganz, aber 200 noch was Kilo, die da irgendwie auf ihn drauf legten und ihn schön in die Reißzwecken drückten. Fantastisch. Ja, Titel also wieder gewechselt. Man kann jetzt die ganze Feder natürlich ein bisschen hinterfragen, die zieht sich ja wirklich endlos lang. Aber wenn man das ausklammert, fand ich alles, was in diesem Match geschehen ist, ziemlich fantastisch. Wir haben jetzt ein super offenes Ende mit Vorwerk, wo man sicherlich noch einiges erzählen kann, wie ist es dazu gekommen, was haben die vor mit dem, weil Dreisker könnte ja theoretisch auch alleine reden. Übrigens hatte Empire heute Redebeitrag in der Promo vor dem Match, also fantastisch. In dem Videopaket kam er zu Wort, durfte 2,5 Sätze, glaube ich, sagen, immerhin. Ja, aber alles für sich genommen fand ich das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, muss ich dir komplett genau so recht geben, wie du es gerade gesagt hast. Also das Match an sich, für sich alleinstehend, war ein großartiger Streetfight. Die haben sich nicht geschont. Die sind quer durch die komplette Halle gegangen. Und positiv hervorheben möchte ich an der Stelle auch auf jeden Fall, dass die WXW dieses Mal das erste Mal bei einem Streetfight die Show auf der Leinwand übertragen hat. Ja, also das stimmt. Man konnte tatsächlich von überall alles sehen, wenn man sich in Richtung Leinwand gedreht hat. Das war sehr schön. Ja, ich meine, da hatten wir uns unseren Plätzen jetzt sowieso nicht die Riesenprobleme, aber. Aber ja. Ich erinnere mich an Street Fights, als, dann, als wir dann hinten an der Bühne. Und Stream saßen. Angemacht haben teilweise. Ja, auch das, ja. Als wir an der Bühne saßen und dann kam irgendwas hinten bei den Treppen, da bei der Merch-Stand in der Turbine 2 war es, glaube ich. Genau, ja. Ja, und da siehst du halt gar nichts. Ja, und so wird es auch einigen heute gegangen sein. Man hat es auch sehr schön gemacht mit Splitscreen, dass man halt eben diese beiden Schlägereipaarungen dann nebeneinander gezeigt hat, dass man halt wirklich nichts verpasst hat im Endeffekt. Ja. Das war sehr gut gelöst. Ja, sehr gut. Generell, also das ist ein sehr, sehr gutes Match. Ja, wie gesagt, zieht sich schon sehr lang. Da kann gerne dann zeitnah noch ein anderes Team irgendwie zumindest mit rein in diese ganze Fädengeschichte. Aber jetzt wird es ja auch, wie gesagt, erstmal was mit Vorwerk geben. Ich glaube, wenn wir dann die eine oder andere Shotgun-Folge ja dann jetzt inzwischen gesehen haben und dann mal darüber reden, wird sich da auch mehr ergeben. Ist jetzt natürlich sehr schwer zu spekulieren, was sie damit erzählen wollen. Ja, definitiv. Du hast es gerade schon angedeutet, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Planet Kutira jetzt unbedingt ein Mundstück brauchen. Mundstück? Eine Person, die das Reden für sie übernimmt. Ja. Das hat man mit Robert Dreisger, der erzählt ja sehr gerne, wenn der Tag lang ist. Ein Mark Empire vielleicht nicht unbedingt. Oder er darf es zumindest nicht, wie auch immer. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum stellen. Wird man erfahren, was zwischen Peter Tihany und Robin Christopher Vorwerk passiert ist? Oder wird man das komplett ignorieren? Tja. Weil das ist ja ein komplett loses, offenes Ende, was jetzt noch brach im Ring liegt und nirgendwo angeknüpft ist. Tihany muss man. Also ehrlicherweise muss man das. Du hast Vorwerk natürlich zurückgebracht. Also ich meine, ja, das heißt, bei der also man weiß es nie so genau, ne, aber ich sag, man wird es in irgendeiner Form erklären. So. Dann predikte ich jetzt Peter Tihany und Soltan gegen Planet Kutira. Gut. Einfach so. Mach das mal. Wir gehen derweil ins Main Event, denn wir hatten noch ein Match auf der Card und ja, da wurde auch schon geschrieben, fand den Mainer auch stark, war er für sich genommen auch. Ich finde trotzdem, dass er halt also der Streetfight war halt so oben drüber in vielerlei Hinsicht, dass man zumindest eine kleine Verschnaufpause machte. Ich hatte den Eindruck, dass das Publikum gegen Ende des Matches wieder mehr reinkam, aber die ersten 10 Minuten hat sich das Publikum schon auch eine Auszeit genommen. So ein letztes Mal durchatmen vor dem letzten Bang. Das letzte Bang war dann auch Ilya Bloom, der gewinnen konnte. Ja, ich glaube, wir haben es auch beide getippt. Es war recht vorhersehbar. Eigentlich ein bisschen schade natürlich für ein Karat-Main-Event an Tag 2, finde ich, wenn es so vorhersehbar ist, aber die beiden haben ein gutes Match gezeigt. Am Ende war Ilya Bloom, wo ich dachte, ja, also Manners hat halt seinen typischen, ich nehme mal zweimal Anlauf, gehe in die Seile zweimal, zeigt meine Boss-Lariat und Bloom bleibt halt stehen. Bin ich persönlich nie so ein ganz großer Fan von Moves, dann so einen großen Move zu Northstall. Es hätte auch einen Kick, meinetwegen Kick-Out bei 1. Aber ich finde, den Bam sollte er nehmen. Also fand ich in dem Moment nicht so glücklich gelöst. Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite finde ich es natürlich cool, dass man da mal wieder einen neuen Weg gefunden hat, eben diese Lariat zu, ja nicht ja, schon no-sellen, oder jemand anderen über diese Lariat zu stellen, entweder durch einen frühen Kickout oder eben durchs komplette no-sellen. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich verstehen, dass es halt doof aussieht und Ilya Bloom natürlich sehr übermächtig aussieht, vor allem nach. Haben wir eine Matchzeit? Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Danke, Claudia, an der Stelle. Vielen Dank. Ich schätze mal, so ungefähr eine halbe Stunde wird es gewesen sein. 20, 25, 30 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Also es ging auf jeden Fall schon. Hat seine Zeit auch noch mal bekommen. Definitiv. Mhm. Genau. Also ja, nach so einer langen Zeit dann komplett no-sell, indem er stehen bleibt, finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber ich fand die Idee cool. Ich fand die Bullshit-Chance ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ja. Das war mir ein bisschen zu drüber. Ja. Ja, viele waren nicht begeistert, aber Manners ist auch natürlich krass over, hat sich in seiner Zeit in Deutschland viele, viele Fans gemacht. Ja. Ich glaube, das spielte vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass er der irgendwo vielleicht spannendere Champion ist als Ilya Bloom. Auf der anderen Seite hast du natürlich einen Ilja Blum, der jetzt das nächste große Ding in Deutschland ist, zumindest WXW-seitig, als World Champion. Und ich denke mal, die WXW jetzt auch einige Zeit tragen wird. Also von daher. Ja, die Story hat er auf jeden Fall beendet. Er hat in der Promo vorher auch gesagt, das ist so das Letzte, was ihm noch fehlt, Manders in einem Titelmatch zu besiegen. Kann jetzt einen Haken dran machen. Genau, am Ende hat ihm One Cold Manders dann auch seinen Respekt erwiesen. Ja, und da können wir uns glücklich schätzen, denn da gibt es schon einen neuen Number One Contender, der sich in Stellung gebracht hat. Gut, bis zum nächsten Mal. Ilja Blum hat nämlich nochmal das Mikrofon geschnappt und meinte, ja Leute, hier, es war schon immer mein Traum, also so ein bisschen Babyface. Ich kaufe es ihm aber ab, also ich glaube, das war kam so vom Herzen. Das also hat er nett, auch damals in Interviews erzählt, dass es genauso ist. Genau, also er ist großer Fan und hat schon immer geträumt, beim Karate Main Event zu stehen, und das konnte er jetzt und hat halt einige große Champions aufgezählt. Ja, den größten Raucher unter den Champions hat er aber vergessen. Gott sei Dank, würde ich sagen, an der Stelle erstmal, dass er den nicht erwähnt hat. Leider dann, als er rauskam. Ja, Bobby Ganz war auf jeden Fall nicht begeistert davon, vergessen zu werden. Kam dann raus, hat Ilja Blum abgefertigt und mit Kippe und Gürtel über Ilja Blum triumphiert. Und sich von einer Person feiern lassen. Grüße gehen raus. Ja. ja, ist jetzt natürlich die Frage, wenn du beim Karat eh den Number One Contender ermittelst, warum du jetzt Number One Contender so rausschickst. Aber die nächste Frage ist, warum Bobby Ganz, der in der ersten Runde ausgeschieden ist und eigentlich seit einer sehr losen Fehde mit Stephanie Mace und Marius Al-Ani damals, ehrlich gesagt nichts gemacht hat, was auch nur ein Shotgun-Championship-Match rechtfertigen würde, geschweige denn ein Unified-World-Championship-Match. Nee, bin ich absolut bei dir. Das war auch direkt das Erste, was ich mir gefragt habe, als ich ihn gesehen habe. Warum er? Mit welchem Recht will er jetzt das Titelmatch? Also offensichtlich will er das Titelmatch. Ja, gut. Nee, er hat ja mit dem Titel posiert. Ja. Also alles andere wäre merkwürdig. Wie du schon sagtest, er ist runden aus in diesem Turnier und nach dieser Fehde mit Al-Ani ist auch nichts von wert. Matches gegen Fly-Ins hat er gehabt, ein paar. Und er hat gegen Nordino bei Ambition gewonnen. Das ist es. Gut, Nordino ist natürlich ein großer Name. Dann nehme ich alles zurück, behaupte das Gegenteil und hoffe auf einen Titelgewinn von Bobby Gunn. Nein, natürlich nicht. Also, nee, das kann ich nicht nachvollziehen, auch unter dem Aspekt, dass man eben mit dem Karat den Number One Contender ermitteln möchte. Und deswegen kann ich, oder hoffe ich, dass Bobby Gunn nichts anderes ist als ein Übergangsgegner für die nächste Show. Und dann bei der nächsten größeren Show ist dann der Karat-Sieger. Ich weiß nicht, wie es hat man gesagt, oder ist es fest, wann das Karat-Titelmatch passieren wird? Nee. Ich glaube, das kommt ja je nachdem auch immer drauf an, wann die Leute da sind. Wenn sie jetzt zum Beispiel Thomas Shire morgen gewinnen, müsst ihr auch gucken, ob der bei, ich weiß ja nicht. Ehrlicherweise weiß ich auch gar nicht, welche Show nach dem Karat kommt. Damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Die Revenge-Tour. Ja, aber was dann wohl? Danach weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Gut, aber ich glaube, die beiden sind noch bis April hier, also von daher ist Shire definitiv auch eine Möglichkeit, das Karat zu gewinnen, das nur am Rande. Wir kommen jetzt nämlich noch zum Tippspiel und da ich jetzt mit 3 Punkten vorne liege, haben wir uns überlegt, also das hatten wir vorher eh schon besprochen, aber jetzt halt festgelegt, wir für die beiden Finalteilnehmer richtig getippt, gibt es 1 Punkt und wer den Karatsieger richtig tippt, bekommt 3 Punkte. Sonst, glaube ich, wäre es relativ schwierig für dich überhaupt. Also dann könnten wir eigentlich auch gar nicht mehr tippen, sage ich mal. Von daher... Können wir auch machen. Nein, alles gut. so, deswegen würde ich einfach sagen, ich fange eventuell an. Mach das. Ich schreibe mit, wie eh und je. Also ich kann gerne nochmal zusammenfassen, während du dir gerade nochmal Gedanken machst. Wir haben im Halbfinale stehen, Yamato hat sich qualifiziert. Wir haben Thomas Shire, außerdem Peter Tihani und eben Ahura. Ja. Also Ahura ist für mich gegen Shire im Halbfinale. Das gewinnt Ahura. Tihani schlägt Yamato. Und am Ende gewinnt Ahura das Karat. Das tippe ich jetzt. Okay. Du sagst, Ahura gewinnt das Karat. Moment, ich spule kurz zurück. Und am Ende gewinnt Ahura das Karat. Das sage ich jetzt. Okay. Ja. Ahura besiegt Shire, Tihani besiegt Yamato. Das ist tatsächlich genau das, was ich auch sagen würde. Ich würde nur das Finale andersrum tippen. Ich würde sagen, Tihani gewinnt das Finale. Das wäre sehr stark. Boah, was machen wir denn beim Unentschieden im Tippspiel? Sollen wir beim Karatsieger 4 Punkte vergeben? Dann ziehen wir beide die Shirts an. Okay, dann können wir uns da aufteilen. Gut, machen wir so. Alles klar. Gut. Ja. Dann, ich lese jetzt auch, wenn der David Tippspiel gewinnt, kann man dann sagen, David weiß, was er tut. Das würde ich nie behaupten, mich hier wirklich David nicht. David ist Experte. Das kann man sagen. sowieso generell. Ja, dann glaube ich, war es das jetzt erstmal an der Stelle. Ich lese jetzt im Chat auch nichts mehr großartig. Da wird über 2K26 diskutiert. Dazu können wir... Dein Interview, es wird gefragt, was der Moment des Abends war. Ja, dein Interview mit Nordino. War für dich der Moment des Abends? Ja, wer das sehen will, wir haben Nordino nachher noch im Merchandise-Bereich interviewt. Das dürfte vielleicht gleich schon bei TikTok, es ist schon bei TikTok online, also da findet ihr es auf und Insta, höre ich gerade. Also gerne da mal auschecken. Mein größter Moment des Abends. Ja, ist eine gute Frage. Also für eine ernste Antwort, falls du noch einen Moment brauchst. Mein Moment des Abends wäre auf jeden Fall das Finish zwischen Tihani und Allen Angels. Ja. Dieser Cutter war wunderschön. Das war ein cooler Moment. Der größte Moment irgendwie so vom Impact her, weil ich einfach sehr gespannt bin, wie es da weitergeht. Dann sage ich, was anderes ist das Vorwerk-Comeback. Finde ich zumindest sehr spannend, was sie da geplant haben. Gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich würde gerne eine Publikumsbefragung machen. Ich gehe gerne. Wir machen jetzt keine Publikum. Du wolltest NXT gucken, hast du gesagt. So. Deswegen beenden wir jetzt diesen Podcast an dieser Stelle. Sehen uns morgen deutlich früher wieder, denn morgen startet die Show schon um 17 Uhr irgendwas. Ich weiß gar nicht, oder 18 Uhr. Deutlich früher, weil viele fahren ja sonntags schon nach Hause. Wer dann. Grüße an Connor. wer uns da also wieder zuhören möchte, wie wir dann den Karatsieger bejubeln oder auch nicht und was wir dazu denken, schaltet dann morgen ein. twitch.tv/wrestling_infos. Etwas außergewöhnlich, aber so findet ihr uns bei Twitch. Ansonsten bleibt uns gewogen. Wrestling ist wunderbar. Julian, ich überlasse dir wie immer die letzten Worte. Ja, vielen Dank. Es war mir wieder eine Freude, mit dir hier sitzen zu dürfen und über dieses Event zu plaudern. Ich möchte natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir auch auf TikTok, Instagram und anderen Facebook unterwegs sind und da auch sehr viele Eindrücke von diesem Festival verbreiten. Schaut da gerne rein, folgt uns da gerne. Und ansonsten würde ich sagen, David, wir sehen uns morgen Abend hier, wenn wir über Tag 3 sprechen, das nächste Mal wieder auf der Westside.